kalter und träume wunschlos nach. Doch wo ist jene wunderbar verliebte Stimmung, die so glücklich macht? Du weißt, wie viel wir füreinander fühlen, und doch viel ist Gewohnheit und nicht mehr. Er will die Sehnsucht ganz verlieren, sag ich dir gern, wie manches besser wär. Gracias.